Wem kannst du noch glauben? Wie gefährlich sind Fake News für unsere Demokratie? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wem kannst du noch glauben? Ich bin Nico und mit mir sind heute Ilenia und Henry hier. Hi, ich bin Ilenia und heute reden wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Fake News. Und unsere große Frage ist, wie gefährlich sind Fake News für unsere Demokratie wirklich? Klingt erstmal nach Politik, aber wenn man mal überlegt, Fake News begegnen uns dauernd. Auf TikTok, auf Insta, wirklich überall. Voll. Ich habe neulich ein Video gesehen, da hieß es, ein Promi wäre gestorben. Und es war komplett erfunden und trotzdem hatten es hunderttausende Leute geliked und geteilt. Ja, aber das ist doch harmlos, oder? Ich meine, ob jetzt irgendein Promi angeblich tot ist, das gefährdet doch keine Demokratie. Vielleicht nicht direkt, aber wenn es um Politik geht oder um Krisen, kann das richtig gefährlich werden. Denk mal an Corona oder den Krieg in der Ukraine. Da wurden auch massenhaft Lügen verbreitet. Genau, und manchmal glauben es dann die Leute wirklich. Und plötzlich heißt es, den Medien kannst du sowieso nicht trauen. Das ist doch das eigentliche Problem. Aber woher kommen diese Fake News eigentlich? Sitzt da jemand und denkt sich das einfach so aus? Manchmal ja. Es gibt Seiten, die absichtlich Falschmeldungen posten, um Klicks und Geld zu bekommen. Andere wollen gezielt Stimmung machen, politisch oder gegen bestimmte Gruppen. Oder um einfach Chaos zu stiften. Ich habe gelesen, manche Fake News werden von Bots verbreitet, von automatischen Accounts, die das dann tausendfach posten. Okay, das ist schon krass. Und das alles, weil sich Lügen einfach so besser verkaufen als irgendwelche Wahrheiten? Leider ja. Studien zeigen sogar, dass Fake News sich 6-mal schneller verbreiten als echte Nachrichten. Aber warum glauben Menschen das? Ich glaube, es liegt auch daran, dass Fake News unsere Gefühle treffen. Wenn man Angst oder Wut hat, teilt man so etwas viel schneller. Stimmt. Und dann kommt noch der Algorithmus dazu. Der zeigt dir das, was du sowieso schon glaubst. Und so entsteht eine Filterblase. Aber heißt das, dass wir irgendwie alle selbst daran schuld sind, wenn wir sowas glauben? Naja, ein bisschen vielleicht. Wir alle teilen manchmal Sachen, ohne richtig nachzudenken. Aber es ist auch nicht leicht, den Überblick zu behalten. Man wird ja regelrecht bombardiert mit Infos. Und wenn man dann ständig widersprüchliche Sachen hört, weiß man irgendwann gar nicht mehr, wem man überhaupt trauen soll. Wie kann man Fake News erkennen? Zum Glück gibt es Tricks. Erstens, immer prüfen, wer die Quelle ist. Also steht da ein richtiger Name, eine seriöse Seite? Oder einfach mal bei Corrective oder Mimic Armor nachschauen. Die decken Fake News auf. Ich finde auch, man sollte sich fragen, klingt das zu krass, um wahr zu sein? Dann ist es meistens auch so. Ja, oder wenn eine Nachricht versucht, dich sofort wütend zu machen, dann lieber erst tief durchatmen und googeln. Und was viele gar nicht wissen, man kann mit der Google-Bildersuche checken, ob ein Foto echt ist oder irgendwo anders geklaut wurde. Das sollten eigentlich alle in der Schule lernen. So eine Art Medienführerschein für die Demokratie. Was hat das aber mit Demokratie zu tun? Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen auf Fakten vertrauen. Wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, kann man gar nicht mehr richtig diskutieren. Genau, und das passiert ja gerade oft. Die Gesellschaft spaltet sich, die da oben, die da unten, anstatt einfach miteinander zu reden. Ja, und wenn Lügen gezielt eingesetzt werden, um Wahlen zu beeinflussen, dann ist das echt gefährlich. Das sieht man ja zum Beispiel schon in anderen Ländern. Und das zeigt, wie wichtig es ist, kritisch zu bleiben, aber ohne gleich alles anzuzweifeln. Also darf man skeptisch sein, aber man sollte nicht zynisch werden. Genau das. Demokratie lebt davon, dass wir Fragen stellen, aber auch zuhören. Fazit, also unsere Oberfrage, wie gefährlich sind Fake News für unsere Demokratie? Ich würde sagen, sehr gefährlich, wenn wir sie nicht ernst nehmen. Aber wenn wir lernen, damit umzugehen, können sie sogar zeigen, wie wichtig Fakten und Bildung sind. Und das Wichtigste von allen, wir haben alle Verantwortung. Jedes Like, jedes Teilen zählt. Also denk dran, glaub nicht alles, was du liest. Frag nach, prüf nach, red drüber. Denn Demokratie beginnt da, wo wir anfangen, selbst zu denken. Ja, das war unser Podcast über die Demokratie.